Oh, ich habe mal einen Audioflick gemacht mit Trant zu Karate Tiger 1. Das war der fucking beste Audioflick aller Zeiten. Ich und Trant, wir haben Tränen gelacht, ja. Und aber habt ihr das als Podcast gemacht? Ja. Das ist eine gute Idee. Ich habe neulich eine App gepitcht beim Podcast. Habe ich gehört. Und habe ich mich angesprungen gefühlt. Es wurde nachher sehr oft mitgeteilt. Florentin hat sogar einmal gesagt. Florentin hat es dann auch gesagt. Und ich habe danach auch sehr viele Nachrichten bekommen. Wütende Nachrichten. Du hast auch erzählt, dass man so seine eigenen Spiele kommentieren kann. Genau, das gab es auch schon. Ja. Tatsächlich ist mir aufgefallen, dass alle Ideen, die man äußert, es gibt, so. Vor allem wenn man die in so einem breiten Rahmen öffentlich macht, irgendwie, dann sagen immer Leute, es gibt schon einfach. Aber ich meine, ich habe jetzt auch den Audiokommentar ja nicht erfunden. So. Aber das Ding ist halt, ich habe das damals dann mit Trant gemacht und dann ist uns dieses File abgeschmiert. Und dann gab es so einen Restore-Bildschirm und der Text war, also es war die einzige Chance, die Datei zu retten. Und der Text war, möchten Sie die Datei wiederherstellen oder löschen? Okay und nein. Ja. Und du wusstest nicht so... Die Frage war so formuliert, dass beide Optionen, also es war eine 50-50-Chance. Ja. Weißt du, du wusstest nicht, sage ich jetzt okay zum Löschen oder sage ich okay zum Wiederherstellen. Ja. Und wir haben echt, wir saßen zu dritt da, Trant, Gregor und ich. Sorry. Achso, das ist die, weißt du, das? Da ist oben diese Einbuchtung. Wir sind voll Profis. Und nimmst du schon auf oder was? Klar. Nein. Sicher. Das macht er immer so, damit man sich merkt, damit das Gespräch natürlich ist. Und dann war wie 50-50%-Chance. 50-50%-Chance. Aber wofür hast du dich entschieden? Für okay oder für nein? Wir haben uns für okay entschieden und es war falsch. Und die Datei war für immer weg. Ey. Und aber das war das Letzte, wenn diese Meldungen meinen, irgendwie so Anwalt spielen zu müssen. Ja. Und dann so komische Suggestivfragen wie, ja, wollen Sie nicht, genau, dass das Programm sich nicht wiederherstellt? Ja, wäre es so, nicht what? Sehr schade. Und dann gibt es ja, nein und abbrechen. Ja. Und ich auch immer denke, ist nein nicht abbrechen? Und es gibt auch, manchmal gibt es okay und apply oder sowas. Und Hilfe. Immer Hilfe. Aber du, mit irgendeiner Einstellung und du sagst, du machst die Einstellung, dann gibt es den Okay-Button und den Apply-Button. Und ich habe das Gefühl, das ist beides das Gleiche. Ja. Was auch so ein bisschen, es gibt auch mal mit den Stopp- und den Pause-Button, ne? Dieses Quadrat und dann nochmal die zwei Streifen, dieses Stopp, RTL-2-Ding. Finger weg vom Stopp. Noch nie gedrückt. Immer nur Stopp, erstmal, ja, erstmal anhalten. Drop the Stop. Erstmal nur Pause. Pause. Nicht Stopp. Genau, Stopp ist zu krass. Stopp ist eine ist viel zu krass. Stopp ist wirklich, wenn du keinen Bock mehr hast. Ja. Pause ist, wenn du noch einen Rest Unentschlossenheit übrig, ja, hast und dir sagst, vielleicht. Pause ist so ein bisschen das Nutella-Messer noch so auf die Spüle legen, sodass man sagt so, okay, da passiert noch was. Lebensweisheit, wenn du auf Stopp, auf Halt drückst, die beiden Striche, kannst du auch immer noch stoppen. Umgekehrt kommst du nicht wieder zur gleichen Stelle zurück. Das stimmt. Ja, das sind so Lebensweisheiten, die man raushauen muss. Das ist einfach auch Lebenserfahrung. Ich habe wirklich 23 Jahre lang nur für diesen einen Erkenntnis. Mehr Erkenntnis habe ich aber auch nicht. Aber es ist eine wichtige Erkenntnis. Also voll. Das ist vor allen Dingen, wenn du überlegst, dass dieses... Wenn du bei Beziehungen zum Beispiel bist, ist es... Ja, und schon. Wenn du Schluss... Ja, siehst du... Aber wenn du zum Beispiel sagst, ist es jetzt ein Stopp oder ist es eine Pause? Ah, aber oft wird ja aus einer Pause ein Stopp. Aber aus einem Stopp nie eine Pause. Nee, kann ja gar nicht. Verstehe. Ne? Weil, oder ist es eine strange Beziehung? Ja, aber wie soll das gehen? Ja, also, weiß ich jetzt auch nicht. Du kannst ja nicht sagen, es ist vorbei. Obwohl, doch, es würde gehen, du würdest sagen, es ist wirklich aus und dann trifft man sich irgendwie doch. Ja. Das wäre so das. Und dann weiß man, ist es ein Date, ist es nur ein normales freundschaftliches Treffen? Oder sind wir jetzt Freunde, ja. Sind wir jetzt befreundet oder? Ihr hört schon. Florentin hat seine Etienne Gardet-Imitation perfektioniert. Was? Was kannst du mich imitieren? Mach mal. Das war nur ein Scherz, weil ich... Florentin, sprich mal, wie du jetzt sprichst. Okay, ich spreche mal jetzt kurz als Etienne. Ja, hallo, ich bin der Etienne und ich war bei früher bei Giga und... das ist perfekt mittlerweile. Oder? Ist ganz geil. Mach mal Nils. Alter Schwede. Tatsächlich ist mein einziger Traum, den ich noch habe. So, es gibt ja so Sachen, die will man noch machen. Ich meine, wir sind jetzt in einem Raum mit einer, sage ich mal, überdurchschnittlichen Erfolgsquote. Ich möchte es einfach nochmal ansprechen. Alle drei, die Anwesenden, sind extrem erfolgreich, ja, und haben eigentlich so ziemlich alles erreicht in ihrem Leben, was sie machen möchten. Soll ich gehen oder wollt ihr alleine machen? Es gibt auch noch so ein paar Sachen, die ich machen will. Es gibt noch so ein paar Sketche, die ich machen will. Es gibt noch ein paar Skripte, die ich machen will. Und bei Rocket Beans... bin ich eigentlich durch? Es gibt nur noch eine einzige Sache. Geil, seinem Arbeitgeber zu sagen, hier will ich eigentlich nichts mehr erreichen, ja, ihr seid noch nicht die Rampe habt ihr erfüllt. Ich bin beim New Game plus. Und es wird immer schwieriger, das Spiel. Ich zock's immer noch. Du hast auch alle Easter Eggs schon gefunden. Alle Easter Eggs, alle Achievements. Es gibt keine Trophies mehr. Ich zock's trotzdem noch. Das ist das einzige Spiel, was ich habe. Es gibt nur noch eine Sache, die ich machen möchte. Und zwar möchte ich einen Moin Moin machen. Und zwar möchte ich in diesem Moin Moin alle 5 Moderatoren imitieren, wie die ihre Moin Moins machen. Oh. Ich beginne das Moin Moin mit Donny Moin Moin als Donny, macht dann Moin Moin als Donny, moderiert dann ab, moderiert dann nochmal neu an als Lars, moderiert ab und zieht es komplett durch, alle fünf, bis ich am Ende ich selber bin. Das will ich nochmal machen. Und ich habe mir tatsächlich Videos von allen von euch runtergeladen und habe versucht, das zu... Das wäre meine Frage gewesen. Guckst du alle Moin Moins? Ich gucke sie nicht aktiv, ich gucke sie nur zu Recherchezwecken. Eigentlich nur, um mir diesen Traum zu erfüllen. Aber es ist extrem schwer, Leute zu imitieren. Ja. Also es ist so, Leute, die halt irgendwie so krass Sachen haben, irgendwie Matthew McConaughey oder irgendwie... Daniel Schröcker. Daniel Schröcker, so, das ist natürlich einfach. Aber jetzt so eine Etienne ist irgendwie... Ich hab echt... überdurchschnittlich viel Zeit damit verbracht, dir auf die Lippen zu schauen, auf deine zärtlichen pinken Lippen. Das hat aber andere Gründe und nicht die Imitationsgründe. Aber ja. Und ich habe wirklich versucht, dich zu studieren, aber du bist unknackbar. Du bist wirklich... Ja. Nee, aber das sehe ich nicht wirklich so. Eddie kannst du vergessen. Ich glaube, ich sehe allein schon so ein bisschen so aus. Das stimmt. Also die Brille stimmt schon, die Nase stimmt schon, die Frisur ist ähnlich, der Bart ist ähnlich. Ja. Ich glaube, in ein paar Jahren sehe ich so aus wie Eddie. Ja, also das Ding ist halt, ich kriege am Tag locker 2-3 Tweets von Leuten, die mir irgendwas zuschicken, wo die sagen, da sieht einer aus wie du. Und ja, mittlerweile ist die Message, die Message ist langsam so angekommen, dass ich einfach, und es sind halt auch immer andere Typen, ja, es ist nicht immer der gleiche Typ, so weiß ich nicht, ey, irgendwie, der sieht aus wie du, der Typ aus Big Bang Theory, sondern es ist immer jemand anders. Mhm. Und ich muss jedes Mal auch sagen, ja, stimmt. Und es ist halt, das ist halt das Frustrierende. Du bist wie der, wenn man bei Sims ins Menü geht und dann der erste Sim, der Default-Sim, der einem angeboten wird, der mit Brille. Den Sim hatte ich auch. Mit dem habe ich auch noch, mach noch die Brille drauf. Jetzt perfekt. Ja, die Brille fehlt. Das ist Nerdbrille und dann haben wir schon. Ja, kriege ich aber auch immer so von euphorischen Fans, die schreiben, hey, ich habe jemanden gesehen, der sieht genauso aus wie dich. Und dann ist es so ein fetter, haariger Typ, der irgendwie in Arkansas auf dem Boden liegt und sich mit Burgern eintreibt. Ich so, cool, danke. Aber es gibt auch das Video. Es gibt ja bei How I Met Your Mother die Folge mit den Doppelgängern. Mhm. Und wir haben deinen wirklich gefunden. Und zwar ist es der Typ, das kennen bestimmt Leute auch schon da draußen, der trommelt in der Fußgängerzone. Genau, es gibt so einen Straßenmusiker, der sieht genauso der so aus wie Florentin. Auf so PVC Röhren. Und der hat die Bewegung, der hat auch, wenn du dich umguckst, weil jeder Mensch guckt sich ein bisschen anders um. Die Geschwindigkeit, sich umzugucken und so. Ja, du guckst dich sehr hassig, du hast den Huhn umgucken. Nee, ich habe wie so ein Taube, die mal auf der Hut ist, weil sie immer Angst hat, gegen den nächsten Spind geschubst zu werden. Irgendwie. Und bei dir ist es halt so, dass du genauso aussiehst. Oh. Und der habt ihr schon gesehen, FIFA, das genau. Das ist wirklich FIFA-Bild. Fucking true story, ich muss es nochmal zeigen. Ah. Aber war dein Ziel, Florentin? Nein! Ich schwöre, ich wollte mich bauen. Ich wollte, okay, das pass ist auf. Interessant. Die Erklärung ist, ich habe einfach versucht, mich zu bauen. Und dann kommt halt der Punkt, das ist eigentlich das, was beim Charaktererstellen bei FIFA meist Spaß macht, wenn die Frisuren kommen. Ja, weil es gibt ja irgendwie 300 verschiedene Frisuren. Aber alle sind aber ganz komische. Ja, aber und dann habe ich ja auf jeden Fall die da so durchgeswitcht. Und dann kommt halt diese Frisur mit dem Gesicht, was ich vorher gebastelt habe, wo ich gedacht habe, das bin ich. Und dann sehe ich das und denke so, fuck, das ist 1:1 Florentin. Ja. Ja, oder ein bisschen Jon Snow auch, Kit Harington. Schon interessant, ja, stimmt, ey. So ein bisschen. Aber das Ding ist bei FIFA, du gehst halt Kompromisse ein. Du gehst bei der Nase Kompromisse ein, du gehst bei den Augenbrauen Kompromisse ein. Du gehst bei den Augen Kompromisse ein, denkst immer, nimmst immer das, was dir am ähnlichsten sieht. Ja. Und am Ende kommt ein komplett anderer. Kommt was ganz anderes raus. Weil du bei allem immer so einen daneben bist. Ja, und vor allem, ich hasse das ja bei Spielen, diese... Also ich mache das eigentlich nur bei FIFA Pro Class, weil ich meine, der Fußballer sollte schon so aussehen, wie ich mir vorstelle, dass ich als Fußballer aussehe. Aber bei so Rollenspielen, so Fallout oder so, wo du dann, gibt es ja Leute, die irgendwie 6 Stunden lang im Generator da sitzen und irgendwie die Nasenhügel anpassen und angleichen. Ich habe das mal gemacht bei FIFA und man will dann natürlich immer der Zehner sein. Also ich wollte immer der Zehner sein, schön in der Mitte, die interessanten Pässe spielen, die coolen Tore machen, Elfmeterschießen, Freistöße und so. Und dann habe ich aber immer 2 Meter groß gemacht, wie ich bin. Und dann war immer so ein Riesenmensch. Einfach so mit Geschwindigkeit von 0 oder sowas ungefähr und einer Ballbesitzfähigkeit von 2 ist dann in der Mittelfeld rumgelaufen. Das war ein bisschen, bei uns doof. Nils tatsächlich, logischerweise, ist er der Zehner hinter den Spitzen, der jeden Ball anfordert. Wir spielen ja Pro-Clubs, da musst du quasi mit einem Tastendruck, für alle, die es nicht kennen. Also du spielst halt feste Position und wenn wir zu viert spielen, sind halt 4 Positionen besetzt und 7 Positionen logischerweise dann vom Computer. Ja. Und wenn der Computer den Ball hat und du willst den Ball haben, dann musst du ihn anfordern. Und Nils fordert dauernd den Ball an. Florentin. Okay. Hey. Sorry. Nee, egal. Ist ein anderes Thema. Nee, es ist krass, so. Ich kenne das. Nervt. Ja. Nervig. Naja, fangen wir jetzt eigentlich schon an mit dem Podcast? Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist erstmal. Wir freuen uns sehr, Etienne Gassier hat es endlich geschafft zu uns. Wir sind gerade nach der Chat-Duell-Aufnahme. Ja. Stefan muss gleich wieder zum Zug. Es ist unglaublich energetisch geladen gerade. Und wir reden wir auch so schnell. Bei den Rocket Beans in Hamburg. Das ist unfassbar, was du für ein Leben führst. So hier. Ja, es ist eigentlich nicht so. Ich fahre einmal im Monat zu euch, vielleicht einmal 2 Monaten. Und dann kommt man halt immer im Zug hin und fährt im Zug wieder zurück. Wenn das mein Leben ist. Aber ich finde, das ist, also 23 bist du erst. Ja. Ne? Das ist Hammer. Also, du hast, ey, du bist... Ich kann Fahrkarten buchen. Toll, Stefan. Ich kann mit dem Zug nach Hamburg fahren, alleine. Ohne, manchmal habe ich noch so einen Schlüssel um den Hals hängen, damit ich, wenn ich verloren gehe... Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, du bist doch schon unfassbar nah dran an dem, was du sein willst. Das weiß ich gar nicht. Ich behaupte es einfach mal. Aber, nein, aber ich meine so jetzt mal zum Beispiel beruflich, ja. Du willst Comedy machen und du bist fucking Comedy-Autor gewesen für die beste Late-Night-Sendung, die Deutschland zu bieten hat mit 23. Du bist mit fucking Rocket Beans irgendwie cool. Ja, also das ist schon... Nee, aber jetzt mal im Ernst, also das ist ja schon in einem Alter, wo andere noch orientierungslos irgendwie Philosophie studieren. Oder ein freiwilliges soziales Jahr machen. Ja, oder nochmal zur Bundeswehr gehen oder so. Das war die Spitze gegen Florentin. Nee, es war überhaupt nicht, es war erst danach. Aber hat er so aufgefasst? Weil ich wollte eigentlich Soziologie sagen, was mir nicht eingefallen. Und dann habe ich das zweite gesagt, was mir eingefallen ist. Das kommt wahrscheinlich von Chatduell. Philosophie. Und dann ist mir eingefallen, fuck, das ist ja genau Florentins Thema. Ja. Aber ich habe tatsächlich eher an Budi gedacht, der ja... du wolltest einen anderen Menschen beleidigen. Ja, aber... Naja. Nee, das stimmt. Also man hat... Ja, ich... War aber, ich bin auch sehr ehrgeizig und habe mich dann früh damit beschäftigt und so, wusste halt schnell, was ich machen wollte und so. Ja, aber und das alleine schon. Unterhaltung gehen wollte und sowas. Und so, aber das ist noch, it's a long way. Also es ist noch ein langer Weg bis zum SNL-Presenter. Also wenn ich mal irgendwann SNL hoste, das ist schon das Ziel, oder, Florentin? Aber irgendwo schon, ja. Aber finden die nicht auch, also ich meine, ich hatte früher immer den Traum, also natürlich wollte ich Conan O'Brien sein, aber wenn das nicht klappt, war die Option B für Conan O'Brien zu arbeiten. Aha. Und ich habe mir dann immer überlegt, ob ich mich mal bewerben soll als deutscher Praktikant bei Conan O'Brien. Ob die nicht auch Bock hätten und so. Und dann habe ich aber ganz schnell irgendwie die Angst gekriegt, so von dem, was man so liest und mitkriegt. So, wir Deutschen sind in Amerika einfach nicht das Gleiche. Also, ja. Wir haben ja so, wir kennen alles von denen. Ne? Wir sind eigentlich, wir fühlen uns manchmal so nah der amerikanischen Comedy und wir kennen uns aus und wir kennen vielleicht sogar Autoren aus irgendwelchen Late-Night-Shows. Wir kennen uns teilweise besser aus als der Amerikaner an sich. Ja? Aber umgekehrt ist für die Deutschland genauso wie Kasachstan. Ja. Vielleicht nicht ganz so schlimm, weil die schon mal auf Natur oder so da waren, aber generell machen die keinen Unterschied zwischen Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Ungarn. Das sind alles irgendwelche Länder, die nicht Amerika sind, die auf ihrem Radar des Entertainments nicht wirklich stattfinden. Versteht man natürlich voll, weil die einfach das beste Angebot einfach haben. Also die haben auch keinen Grund dafür. Aber tatsächlich meinte Jan Böhmermann, als der bei uns mal zu Gast war, hat er gesagt, dass er bei Seth Meyers war. Ja. Und da halt auch empfangen wurde wie ein Late-Night-Gott, auch auf eine Art. Ja. Die haben das schon respektiert. Ist natürlich auch so ein bisschen dann diese amerikanische Outgoing. Ja, aber das ist, glaube ich, gelernt. Outgoing. Ich glaube, das machen die da aber auch mit einem Soapstar. Also nichts gegen Jan Böhmermann. Die werden schon wissen, wen sie da einladen und dass der irgendwie eine Relevanz hat durch diese Merkel-Geschichte und so. Aber ich glaube nicht, dass die in irgendeiner Form jetzt gewusst hätten, was der so für Sketche gemacht hat oder sowas. Aber wir haben auch, ich habe immer das Gefühl, wenn wir waren ein paar Mal in New York und jetzt dieses Jahr auch nochmal. Ja. Und es ist einfach, man fühlt sich immer als der ununterhaltsamere Teil in einer Konversation mit einem Amerikaner. Ja. Ich fühle mich immer wie der weiß nicht, gerade interviewt wird, eher so der, nicht der, der gerade so das Gespräch schmeißt und der unterhaltsame Part ist und so. Dann kommt man nach Deutschland und fühlt sich wieder cooler. Ja. Ich habe immer in Amerika das Gefühl, so man ist einfach uncool im Vergleich, weil die einfach immer dieses, die auch, du kannst mit jedem am Straßenrand Gags machen, alle ballern sofort die Punchlines um die Ohren und machen mitten, steigen ein und dann machst du so bis fast in so Impro-artigen Stück mit einem Fremden, den du seit 2 Minuten da am Straßenrand gesehen hast oder so. Keine Ahnung, das ist einfach so. Ich glaube, das aber auch mit diesen unendlichen Möglichkeiten und dieser krassen, mit diesen Chancen, die man aufweckt, hat auch eine Schattenseite. Wir waren ja in New York, in der UCB zum Beispiel, und da haben wir uns ein paar Impro-Shows angeschaut, also diese legendäre Ass-Cat-Impro-Show. Und ich habe allen, die da performt haben, folge ich auf Instagram, allen, und gucke, was die auch so privat machen und so. Und auch bei UCB ist es auch so, dass die gibt es halt schon wahnsinnig lange und da war auch schon Amy Poehler und Aziz Ansari und so und die haben dann immer so eine Hall of Fame, so, der hat jetzt da gerade einen Emmy gewonnen und der hat gerade da einen Emmy gewonnen und auch auf Instagram spiegelt sich das so, dass die zusammen performt haben und dann schreibt der ist jetzt hier bei dieser Show und der ist bei dieser Show und ich will es Ihnen jetzt nicht konkret unterstellen, aber gerade wenn du diese unglaubliche Nähe zum absoluten Olymp hast, so weißt du, du bist halt vom einen Tag bist du in irgendeinem Keller in New York und verdienst nicht genug, um zu leben. Am nächsten Tag sagt halt irgendwie irgendeine Late-Night-Show, hey, Amy Poehler, hast du Bock? Da machst du ein Segment, zack, bist du bei SNL und alle anderen sitzen halt immer noch in ihrem Keller und sagen, ja, wir sind nicht bei SNL. Ich glaube, dass dieser Unterschied auch viele einfach hinten rauslässt, die dann einfach sagen, fuck, ich bin nicht so wesentlich weniger lustig als Amy Poehler. Wir haben zusammen performt, wir haben uns die Gags zugeworfen. Ja, und sie ist jetzt bei SNL das stimmt und ich schon, nicht aber, mehr. Aber ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber das hast du ja in Deutschland auch. Aber also, nicht so stark, weil du bist halt dann nicht bei SNL, sondern du bist halt bei Mike Krüger. Und dann denkst du dir, Mike Krüger, mein Gott, so geil ist das doch nicht. Ja, okay, das gibt's einfach, weil es generell... Wow, wow. Ja. Wow, jetzt geht der Twitter-Beef wieder los. Nein, aber ich meine, das liegt einfach daran, dass es in Deutschland generell nicht so viel geilen Scheiß gibt. So, ja. Das mag stimmen, aber gerechnet auf die Zuschauer, oder ich meine, Amerika ist einfach 300 durch 80 sind 5. Ungefähr. Ja, wenn du das... Also wenn Amerika, will ich jetzt nichts mehr so sagen. So, no also Amerika ist einfach fünfmal so groß. Ja, und dann haben die halt fünfmal so viel geile Shows so ungefähr. So, also das ist einfach auch, so muss man es, finde ich, sehen. Und die Chance, also da dann reinzukommen, ist natürlich auch viel kleiner. Also das ist halt wie ein Sechser im Lotto zu gewinnen in Amerika. Es gibt ja von Seinfeld, gibt es ja diesen Comedian, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, habt ihr den mal gesehen? The Comedian? Ja, es ist quasi eine Doku über ihn und wie heißt der andere? Ja, der Namen ist mega vergessen. Unsympathisch. Genau, dieser unsympathische Typ. Der ist mega unsympathisch. Und es ist ganz schön, weil er ist so ein junger, also Seinfeld wird einfach so verfolgt, wie er so seinen Kram macht und Material sammelt und ist halt schon so diese Legende. Genau. Und dieser andere, ich habe seinen Namen vergessen, Lenny Ornstein oder irgendwas. Orny Adams. Orny Adams, ja. Genau, Orny Adams. Und ist so ein super ehrgeiziger Stand-Up-Comedian, der versucht unbedingt irgendwie reinzukommen und er sagt eigentlich, und dann gibt es so ein Gespräch, wo Seinfeld auf ihn irgendwann trifft, es werden so beide werden so quasi dokumentarisch verfolgt und dann treffen sie sich irgendwann und tauschen sich aus und Orny Adams erzählt dann so, oh ja Mann, ey, du hast es halt geschafft, Mann, du hast deine Sitcom gehabt, du hast Multimillionen und so weiter und so fort und dann erzählt Seinfeld ihm so eine Story. So eine Metapher-Story. Ich kriege die jetzt auch leider nicht mal halb so cool hin, wie Seinfeld sie erzählt hat. Aber er erzählt dann halt von einer Weihnachtsband, die Instrumente spielt, an Weihnachten für einfach von Häusern zu Häusern zieht und dort für die Leute irgendwie Weihnachtslieder spielt und das Flugzeug irgendwie eine Notlandung macht und sie steigen aus und müssen irgendwie mit ihren Instrumenten durch den Wald laufen und die schweren Instrumente schleppen durch den Schnee und sie sind nass und es ist beschwerlich und alles mögliche und sie kommen an ein Haus und gucken durchs Fenster und sehen dann, durchs Fenster sehen sie so eine Familie und es ist offensichtlich eine wohlhabende Familie, Vater, Mutter, zwei wunderschöne Kinder, ein toll geschmückter Weihnachtsbaum. Und alles ist perfekt so und sie gucken so durchs Fenster und klitschnass gucken sich so an und sagen, siehst du das? Und dann sagt der Troubadist zu dem einen, ja, siehst du das? Und dann sagt der andere, ja, wie kann man nur so leben? Antwortet er so. Die Essenz der Geschichte ist halt, dass wenn du Künstler bist, dann machst du das, weil du es nicht anders kannst. Ja. Und du denkst gar nicht daran, ich will in eine Sitcom oder ich will Millionen machen, sondern du machst es, weil es nicht anders geht. Du machst es, weil du einfach du läufst durch die Welt und du siehst Sachen anders als andere. Dir fallen, wo ein anderer einen Reißverschluss siehst, siehst du irgendeinen anderen Shit. Irgendwann jetzt insert geile Idee. Ja. Perfekt. Und du läufst halt, sorry. Ja. Ist so einfach. Ja. Aber das meine ich. Siehst du, du kannst auch in dem Moment, weißt du, so, es geht einfach nicht anders. Und ich glaube, das ist so die Message, dass man einfach, das andere ist Glück, das kannst du eh nicht beeinflussen. Ob einer kommt und dir die Sitcom gibt oder Saturday Night Live oder Conan O'Brien oder was weiß ich. Was du machen musst, ist, du musst diese Leidenschaft haben. Und das hat ein Seinfeld gemacht. Der hat einfach gemacht. Der ist, wenn man jetzt sein jüngstes Stand-up anguckt auf Netflix, erzählt er das ja auch. Yeah. Und man weiß Jerry es ja auch so. Seinfeld. Genau, und man weiß es ja auch so über seine Biografie. Der ist halt jeden Abend raus in diese Stand-up-Kneipen und hat dort gelebt für diese Craft. Yeah. Und das ist halt ein anderer Anspruch, als zu sagen, ich gehe raus, weil Stand-up gerade gut ankommt und will damit in der Sitcom landen. Zwei Dinge. Solche erfolgreichen Leute sind nie faul. Ich kenne keinen, den ich total doll mag, der einfach da, den ich vergötter und wo ich sein will wie er, der faul ist. Ja. Und ich kenne auch keinen, und es gibt keine verkannten Genies. Es gibt keine Leute, die also gefühlt gibt's alle Leute, die was richtig, die's richtig drauf haben und so, die kriegen genug Chancen. Die kriegen dann auch mal irgendwann die SNL-Audition oder so. Auch wenn die erste nicht klappt, dann sind die zumindest in den Kreisen da. Und Jimmy Fallon hat auch irgendwie tausende SNL-Auditions gehabt oder die nicht funktioniert haben. Und dann irgendwann wurde er genommen. Und Louis C.K. war der Einzige an einem Open-Mic-Abend, der nicht genommen wurde für SNL. Ja. Und ich meine, trotzdem hat er es ja geschafft. Ich glaube, man kriegt einfach viele Chancen. Und wenn du halt einfach arbeitest andauernd, dann kannst du auch nur irgendwann zu der Elite gehören. Ich glaube, dann, ja. Aber nochmal auf das, was Florentin gesagt hat, zu kommen von wegen, dass es auch eine Kehrseite hat und so, das stimmt auf jeden Fall auch. Aber das ist, finde ich, wie gesagt, die Kehrseite hast du immer, wenn du versuchst, was zu erreichen oder dass manche Leute werden erfolgreich mit vielleicht Sachen, die schlechter sind als das, was du machst. Vielleicht sogar gerade bei Comedy und gerade in Deutschland ist es, glaube ich, noch viel krasser, weil wenn ich mir angucke, was in Deutschland erfolgreich ist, dann kann man ja gut mal Gute Arbeit Originals als Beispiel für unerfolgreich nehmen. Ja. Im Sinne von Klickzahlen verglichen mit anderen Sachen, die im gleichen Segment fischen. Und für mich, und das sage ich nicht, weil ich jetzt hier bei euch sitze, das wisst ihr auch, ich feiere das total, was ihr macht. Ich finde, es ist mit das Beste, was ich Sketch-Comedy-mäßig seit Loriot in Deutschland gesehen habe. Das meine ich echt ernst. So. Und gleichzeitig sehe ich, wie ihr aber auch, also die Klickzahlen sind ja okay, aber sind halt nicht wie wenn ApoRed in Chicken Fingers badet oder irgendwas, ja. Oder wenn Aaron Troschke irgendwelche Girls auf der Gamescom sagt, haha, du hast aber große Titten. So, ja, und das ist natürlich auch ein Faktor, den ich persönlich, bei Rocket Beans sehe ich das ähnlich, also jetzt nicht nur im Comedy-Bereich, sondern generell im Entertainment-Sektor oder im Gaming-Sektor. Man sieht Leute, die sind viel erfolgreicher, kassieren die große Kohle, machen irgendwie alles oder so. Ich sehe es mit Late Nights, wenn ich sehe, mit welchem Engagement wir da rangegangen sind, mit welchem Budget und wenn ich dann sehe, wie ein Joko und Klaas, den ich das gönne, weil die es auch gut gemacht haben, wenn ich sehe, wie die durch die fucking Decke gegangen sind, ja, mit mehr oder weniger dem gleichen Showkonzept. Ich sage nicht, dass die es geklaut haben, weil wir haben auch nur Wayne's World geklaut, ja. Also ich will jetzt nicht sagen, wer hat's gemacht, wer hat's erfunden, aber im Prinzip... Schon ihr. Aber im Prinzip haben sie schon mehr oder weniger fast zum gleichen Zeitpunkt das gemacht, was wir auch ähnlicherweise gemacht haben und sind einfach durch die Decke gegangen. Und zwar sowas von, und du konntest ja die Karriere von Joko und Klaas, konntest du ja wirklich auch verfolgen. Ja? Jeden Award gewonnen, jeden Preis gewonnen, überall so, während Giga pleite gemacht hat und wirklich sich das komplett in die andere Richtung bewegt. Und du sitzt dann schon da und fragst dich, ist der Unterschied so groß gewesen? Sind die wirklich so viel besser gewesen? Oder haben die vielleicht einfach Glück gehabt zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Förderern oder was auch immer? Gut, aber wo sind die jetzt? Ja, immer noch fucking eben. Ja, stimmt. Ja, nicht schlecht. Ja. Oh Mann, ey. Ja. Ja, aber es ist auch eine Lotterie. Und vor allem, dann gibt es in Deutschland auch nur einen Sender dann irgendwie bei ProSieben oder so, der dann das, was war auch dann Neo Paradise und so. Es gibt auch, was ich immer höre, was ich auch nicht verstehe einfach, dass man immer hört, ja, wir haben keine Sendeplätze mehr. Das ist immer, so oft werden Projekte, die ich total toll finde, nicht umgesetzt. Da kriegen manche Leute nicht mal was von mit, dass es überhaupt existiert, weil die Sendeplätze nicht existieren. Was ist denn das für ein altes Konzept? Sendeplätze. Ja. Dann macht's im Internet oder so. Ich meine, öffentlich-rechtliche, die haben ja nicht nur Geld, um was im Fernsehen zu machen, sondern dann sollen die jetzt einfach im Internet machen. Ja gut, das ist ja Funk dann quasi. Ja gut, aber die haben auch, ich meine, auch fürs Fernsehen, auch wirklich einfach der WDR, der nur fürs Fernsehen was produziert, der hat halt auch, macht manche Sachen nicht, weil der keinen Sendeplatz dafür hat. Das ist doch einfach, und dann hast du in Amerika halt auch einfach mehr. Wahrscheinlich. Und ja. Mehr Chancen. Ja, ich finde es halt auch, also ich war in, jetzt als wir auf der E3 waren, waren wir auch wie hieß der Laden? Ich habe es vergessen. Auch in einem Stand-Up. Comedy Store. Im Comedy Store waren wir, genau. Und das war ja auch so krass, weil offensichtlich hatten die nicht genug Zuschauer für, eigentlich waren es zwei Shows, glaube ich. Aber die hatten wohl für die zweite Show nicht genug Zuschauer oder so und haben uns einfach da drinnen sitzen lassen und haben einfach dann weitergemacht. Ah, cool. Und wir, es war wirklich unangenehm, weil also am Anfang war es mega. Es waren richtig gut. Es war hier Anthony Jeselnik war da und Judd Apatow. Wow. Und noch ein paar andere. Und es war richtig, richtig gut und wir waren alle mega drauf. Wir haben richtig, das ist ja sauteuer alles. Wir haben es uns richtig gut gelassen. Yeah. Wir haben da Getränke und das Essen und saßen da so eine richtige, die haben direkt gefragt, wo wir herkommen, weil die uns Lauchs angesehen haben, dass wir nicht Amis sind, haben uns direkt in die erste Reihe gesessen und wir wussten, jedem Stand-Up-Comedian wurde gesagt, those are the Germans, damit er schon mal, wenn er irgendwie Crowdwork macht, ungefähr weiß, wo er hingehen muss oder was er sagen soll. Und dann sitzen wir so da und es original, wir braven Deutschen haben uns nicht getraut, aufzustehen und zu gehen. Und es wäre ja auch mega unhöflich, weil es kam immer ein neuer Stand-Up-Comedian und es wurde immer schlechter. Am Anfang kamen die Stars und am Ende kam, ich habe schon seinen Namen vergessen, irgend so ein wirklich abgefuckter experimenteller Typ, der irgendwie sein Periscope-Stream live gemacht hat. Er so, hey guys, I have to Periscope this. Und hat 10 Minuten seines Acts ging darum, dass er sein Handy nicht richtig hinstellen konnte und dann so ganz schlecht Crowdwork gemacht hat. Und es war wirklich Franz. Und es sind immer mehr Leute gegangen. Und am Ende waren noch ungefähr 9 Leute da und 7 davon waren wir. Oh, wie unangenehm. Und wir haben wirklich so da gesessen, der Arsch hat wehgetan. Wir wollten danach, das war der vorletzte Abend, wir wollten eigentlich dann noch nach Hause, weil wir waren ja ein großes Team da und waren nur mit 7 Leuten in diesem Comedy Store und wollten eigentlich mit den anderen noch irgendwie den Abschluss feiern. Und irgendwie, und es war dann schon 1 Uhr nachts, wir waren irgendwie seit 9 Uhr da und es hat nicht aufgehört. Und dann haben wir uns alle so angeguckt und gedacht, können wir jetzt gehen oder das nicht? Comedy ist, sobald es irgendwie in die falsche Richtung geht, Comedy kann so schnell eine Strafe sein, einfach Folter. Ja. Ich glaube, oh Gott, das ist... Ja, aber das vor allen Dingen dann während eines Acts aufzustehen und zu gehen. Ja. Und wir haben jedes Mal gedacht, okay, das war jetzt bestimmt der Closing Act, jetzt können wir gleich gehen. Und dann kommt wieder einer. Ja, vor allem, du willst ja nicht während des Acts gehen, du willst aber auch nicht danach gehen, weil dann gibst du dem Nächsten sofort das Gefühl so, der denkt sich, ja, Leute, guck doch mich, ihr habt mich doch gar nicht bewertet. Mir hat es auch mega leid genommen. Dann sind wir natürlich irgendwann bei diesem verranzten Typen sind wir dann aufgestanden und gegangen. Und er hat natürlich direkt noch Sprüche gebracht, während wir rausgehen. Aber wie gut, dass dann zwei Leute überbleiben und jetzt zwei Leuten spricht durchs Mikrofon. Ohne Scheiß, ey. Und das war weißt du was, ich setze mich zu euch. Soll ich zu euch kommen, an den Tisch, oder soll ich einfach noch weiter dieses Mikro sprechen? When comedy goes too long. Also das war echt... das war echt hart. So, diese Position des Menschen auf der Bühne kann umschlagen von der größte Gott und Rockstar der Welt bis zu du armes Würstchen innerhalb von einer Sekunde. Mir war es auch so unangenehm, weil du hast, wir waren jetzt ein paar Mal in Amsterdam, haben Comedians gesehen. Sorry, was bin ich da so? Ich spreche wie ein anderer Mensch. Aber, wo ist Stefan? Und dann hast du immer gefragt, Etienne, hast du immer geschrieben, wie war es denn? Ja. Weil du mal mitbekommen hast, dass wir da waren. Und mir war das so unangenehm, immer zu schreiben, Chris Rock hat mir nicht mehr gefallen und Ricky Gervais hat mir nicht gefallen. Ich dachte mir, der muss jetzt denken, wir sind die arroganten Comedy-Nerds, die aus Köln immer nach Amsterdam fahren. Genau, wir waren für Chris Rock in Amsterdam. Genau. Das, und halt, davor das noch mal steht halt auf meiner Bucketlist. Ja. Also ich bin halt riesen Chris Rock-Fan. Und ich war wirklich traurig. Bei Ricky Gervais, da fand ich seine Stand-Ups, fand ich immer gut, aber das war nie so das Beste vom Besten, finde ich. Ich bin großer Ricky Gervais-Fan, aber eher so in Interviews oder Extras oder Office und so Geschichten. Einfach so als Typ. Aber seine Stand-Ups fand ich jetzt nie überragend. Chris Rock fand ich schon immer, ist schon so auf meiner Top 5 of all times. Ricky Gervais ist mein absoluter Held. Irgendwie über ihn bin ich zu Comedy gekommen, über The Office, und habe alles konsumiert, seinen Podcast, die Radioshow, XFM, alles. Und fand auch seine Stand-Ups immer gut. Und deswegen hat es mich echt ein bisschen getroffen, als der Stand-Up, der Live-Stand-Up dann in Amsterdam einfach nicht so gut war. Und das war dann so ein bisschen so. Das ist doch ein braver Euphemismus. Ja, ja, nee, aber es ist so, wir haben zwei Acts in Amsterdam gesehen. Einmal Louis C.K. und das war wirklich ein neues Erlebnis. Es war wirklich so, wirklich mal live was zu sehen. Und es ist wirklich was ganz anderes. So, man ist so von, man guckt halt und lacht. Ist okay, du bist für 19 Minuten in einer anderen Welt. Du bist im Comedy-Himmel. So bei Bill Burr. Du denkst an nichts anderes und du bist in dieser Welt und denkst dir einfach, und es hört auf und du wachst wie auf einem Traum aus und denkst dir, wow. Yeah. Das ist, und wir hatten die schlechte Sitze, wir waren wahnsinnig weit weg. Bühne links irgendwie, wir haben mehr auf die Bildschirme geguckt als auf ihn, weil er so klein war unten in Amsterdam. Aber trotzdem, dieser Live-Act hat so krass gemacht. Und glaube ich, die Erwartungen daraus und die Erwartungen, dass Ricky Gervais mein persönlicher Held war, haben den Ricky Gervais-Auftritt echt ernüchternd gemacht. Und es ist so, du sitzt da und dann denkst du, ich will lachen, ich lustig. Ich gönne dir das Bitte. Ja. Aber es war wirklich echt enttäuschend. War es schlecht, weil er einen schlechten Tag hatte, oder war es Material? Nee, also ich glaube, es war von der Thematik, es war sehr selbstreferenziell. Er hat ständig darüber geredet, wie er bei den Emmys moderiert hat und dass er ja wollte, dass man die Leute verarscht und jeder muss verarscht werden. Denkst du so, okay, aber dann gib mir doch mit so ein paar 80% Gags des Materials waren einfach Tweets, die er zitiert hat von sich selber, wo er meinte, er hatte mal im Tweetstreit recht. Ja. Das war wirklich alles. Und das war so enttäuschend und Ja, die Zugabe war dann, wie er von seinem Bruder gesprochen hat, irgendwie, der immer coole Gags gemacht hat bei der Beerdigung seiner Mutter und so weiter. Und er hat, damit ich, die ganze Zugabe waren Gags von seinem Bruder. Ich dachte mir die ganze Zeit so, den will ich gerne mal live sehen. Ja, und die waren alle den besser Bruder als Bruder möchte ich gerne mal live sehen. Weil da hatte ich wirklich so das Gefühl, dass ihn den Erfolg vielleicht auch so ein bisschen aufgefressen hat. So, er kokettiert konstant damit, dass er jetzt so wahnsinnig erfolgreich ist und wahnsinnig reich und ist zu einem Grad lustig, aber irgendwo, glaube ich, ist auch ein Kern so. Wenn du dann nur noch darüber redest, dass du einen Tweet rausgehauen hast. Er retweetet ja auch dauernd, wie erfolgreich seine Stand-Up-Tour ist. Was ich auch immer so ein bisschen, ich meine, so ein gesundes Selbstbewusstsein ist ja immer okay. Aber ist auch seine Nummer. Er kokettiert ja auch mit seiner er ist schon sehr unbescheiden, was die eigene Wahrnehmung angeht. So. Ist ja auch okay, ist ja auch ein Teil der Persona oder so, aber also bei Bill Burr, war die auch bei Bill Burr? Ja, wir haben uns auch gesehen. Ja. Ich weiß schon nicht mehr. Das ist ja meine momentane Nummer eins. Und ich bin immer so hin und her gerissen, weil ich fand es auch, genau wie du es gesagt hast, ich war wirklich wie in Hypnose. Der hat ja über 2 Stunden, glaube ich, gemacht. Ne? Und ich hab jedes Wort aufgesaugt und war gleichzeitig so, hoffentlich endet es niemals. Ja. Und hing wirklich an seinen Lippen und bin auch echt Fanboy und höre mir seinen Podcast an und gucke mir auf YouTube immer irgendwelche Interviews und was weiß ich an und habe den wirklich studiert. Und im Prinzip ist er die Art Stand-Up, die ich gerne machen würde. Also wenn ich Stand-Up machen würde, ist er so, von der Persona her geht es in die Richtung, wie ich es mir vorstelle. Und ist aber gleichzeitig so unerreichbar, dass ich gar keinen Bock habe, Stand-Up zu machen. Weißt du, was ich meine? Ja. Es gibt Leute, die dann diesen Ehrgeiz haben, und die werden vielleicht auch Profisportler, die dann 5-mal auf die Fresse fallen und dann nochmal aufstehen und sagen, ich krieg das aber irgendwann hin. Und ich fliege halt einmal auf die Fresse und sag so, fuck, ich habe keinen Bock auf die Fresse. Auf die Fresse fliegen macht mir noch weniger Bock, als erfolgreicher Stand-Up-Comedian zu werden. Und ich, also abgesehen davon, dass ich auch irgendwie dann denke, ich bin auch nicht klug genug. Ich finde halt, das ist unfassbar, also das ist meine Faszination mit Stand-Up, ist halt auch bei guten Stand-Up-Comedians, ob das ein Louis C.K. ist oder ein Chris Rock oder ein Bill Burr oder wie auch immer, dass das unfassbar smarte Typen sind. Weil es ist ja nicht eben, ich kann es zumindest nicht immer genau sagen, warum es das ist. Ich kann nur sagen, ich merke den Unterschied zwischen einem, der einfach feststellt, Flugzeug essen, hahaha, oder noch so ein, der dir noch was so mitgibt. Das ist nicht einfach nur ein Joke, es ist nicht einfach nur ein Setup und eine Punchline, sondern es ist, da schwingt noch viel mehr. Da spielt eine Attitude, also eine Einstellung, eine Persona, ne? Aber auch so Sachen, wo du drüber nachdenkst, denkst, ja, nicht ganz unrecht. Also da kommen so viele Sachen zusammen. Ja. Und das vermisse ich zum Beispiel bei deutschen Stand-Ups so viel. Das ist eine Schwierigkeit, das gibt's ja überhaupt nicht so richtig. Aber man kann, es ist ein abstraktes Gefühl auf eine Art, aber man kann das nicht so richtig dann auf den Worte fassen. Aber es ist, glaube ich, einfach oft der Weg nochmal mehr um den Gag herum. Einfach nochmal nicht das Offensichtliche zu nehmen, nicht die Mann-Frau-Fernbedienung, wer hat die Fernbedienung-Rolle, sondern nochmal einen weiterzugehen. Und oft haben die auch dann so eine gewisse Haltung und geben halt Leuten dann noch was mit irgendwie auf eine Art. Das ist schon schwierig. Aber trotzdem lässt sie sich nie so, also ich meine, gerade Bill Burr ist ja auch einer, der unfassbar polarisiert, der jetzt auch nicht unbedingt der liberalste Stand-Up-Comedian ist. Also ist, glaube ich, kein Trump-Supporter, aber ist auch keiner, der jetzt nur sagt, keine Ahnung, der hat ja auch auf Hillary genauso geschissen wie auf Trump und so. Und aber der geht irgendwie, der traut sich manche Sachen so einfach so klar und deutlich zu sagen und kommt damit davon, ohne dass du denkst, was für ein dummes Arschloch oder so, sondern irgendwie, ich weiß nicht, das ist, finde ich, irgendwie, ja, wenn du wirklich einfach so hart in deinem Humor sein kannst, ohne auch Anthony Jeselnik, der sagt ja so schlimme Sachen eigentlich und ich versuche das dann immer mir vorzustellen, wie wäre das in Deutschland. Der hätte keine Chance hier. Tatsächlich habe ich mal Stand-Up gemacht und da kam vor mir einer dran und der wollte halt so ein bisschen der deutsche Anthony Jeselnik sein. Ja. Und ich will jetzt keinen Namen nennen, aber der ist auf die Bühne gegangen, hat halt immer so Gags gemacht, die Anthony Jeselnik auch machen würde als Feedline. Zum Beispiel sowas wie, er hat dann sowas gesagt wie, ja, ich gucke Fußball ja nur wegen der Hooligan-Schlägereien. Und dann dachte ich mir, okay, spannend, spannende Richtung und jetzt? Und dann war das der Joke. Ach so. Und er hat die ganze Zeit immer solche Gags gemacht, die ganze Zeit. Hat die ganze Zeit provoziert, aber da kam halt nichts dahinter. Und das Publikum war einfach wütend. Das war, er hat irgendwann gebuht sogar. Es war so hart. Und danach kam ich, dann hat er einfach eine gute Show, weil es war halt einfach danach, war das Publikum sagt so, alles, was jetzt kommt, ist besser. Komm, gib mal einfach, behaupte einfach. Du bist auch erstmal so auf die Bühne gegangen und gesagt, that guy, oder? Boah, das sind die schlimmsten Leute. Ja, warst ein Vollidiot, oder? Dann können wir uns drauf einigen, oder? Applaus. Applaus. Ja, aber das ist halt echt, ja, ich weiß nicht, ich finde das immer sehr schwer, die, wenn man so Idole oder Ideale hat oder so, dass man das, also ich persönlich, mich, bei mir sorgt es dann, oh, ich will mich gar nicht mit dem messen. Ja, es ist immer die Gefahr, ne? Ich hatte bei ihm auch so das Gefühl, dass es so einen Punkt gibt. Ich habe so das Gefühl, wenn dir plötzlich sehr viele Leute zuhören, hat das eine Wirkung auf dich? So, dass, glaube ich, Ricky Gervais, der hat ja wirklich ganz klein angefangen, als irgendwie Radiomoderator und irgendwie beschissen und ganz, ganz hoch gearbeitet. Und irgendwann fängt er dann an, über, nicht mehr über irgendwie, also ich finde gerade The Office ist ja wirklich ein Lehrstück für Meta-Comedy und es geht ja um Comedy und es ist wirklich sehr intrinsisch und er arbeitet die Feinheiten raus zwischen Menschlichkeit und Humor, zwischen Comedy-Persona und echten Menschen und Emotionalität und warum sind Menschen lustig, also wirklich ganz fein psychologisch und mittlerweile macht er Gags über Caitlyn Jenner, dass die eigentlich ja doch ein Mann ist und obwohl die sich halt der sich halt umoperieren lassen eigentlich immer noch ein Mann ist, wo ich mir denke, so solche Art auch gar nicht, ob der Gag jetzt gut ist oder nicht, was er nicht war. Aber auch über diese Art von Dingen hat er früher nicht gesprochen. Aber er hat jetzt, weil er halt wahnsinnig viel auf Twitter und ständig die Likes und hier und da und wieder Skandal. Glaube ich, es gibt so einen Rausch von dir, hören plötzlich viele Leute zu und du redest dann auch über Themen, die dir vielleicht gar nicht so liegen oder deinem eigenen Comedy-Stil gar nicht so liegen. Und alles, was er gesagt hat, über das war so eine wahnsinnige Selbstinszenierung von, ja, und dann hat irgendjemand geschrieben, man darf doch nicht über das und das lachen. Und dann sage ich, nein, man darf über alles lachen. Und der Tweet hat 100.000 Retweets bekommen. Und ich denke mir so, ja, wen interessiert das denn so? Erzähl mir das doch nicht sowas von deinem Alltag und was du jetzt für tolle Sachen machst. Sondern er hat ja diese ganzen Botschaften und er hat ja auch viel verstanden, wie Menschen funktionieren und wie die Beziehung zwischen Menschen funktioniert. Aber das fällt alles weg und wird Platz gemacht durch diesen, ich sage jetzt Dinge, die die Welt verändern könnten und sowas. Was mich aber auch, da gar nicht interessiert. Ist auch so ein bisschen so, glaube ich, dass der nicht geübt hat. Also der hat einfach nicht sein Programm sich erspielt, wie so ein Louis C.K., der dann wirklich immer in den Comedy-Seller geht und neues Material ausprobiert. Also dieses typisch amerikanische Ding. Und dann hat einer, mit dem wir da waren, bei Chris Rock gesagt, der hat einen Bekannten, der war beim Comedy-Seller und plötzlich wurden alle Handys eingesammelt und dann kam Chris Rock auf die Bühne und hat einfach ein Set gespielt. Ja. Und dann war das, nee, es war nicht mehr Comedy-Seller, es war ein kleiner Club, wo man einfach reingehen kann, so, wo man nicht mehr bezahlen muss und nicht mehr anstehen muss, wo man einfach reingehen kann. Und dann kamen halt nur so No-Name-Leute, die Gags gemacht haben, die furchtbar waren. Und dann kam halt Chris Rock und dann wurden die Handys eingesammelt und so. Ja. Das ist schon cool. Und dann merkt man halt auch, die testen neues Material und die bauen, die erspielen sich so eine Tour, also 90 Minuten lang. Mhm. Und die gehen dann jahrelang einfach dann abends dahin. Und das macht Louis C.K. natürlich auch. Und den gibt's ja auch mega auf Comedy Cellar. Wir haben ja auch Pete Holmes gesehen und so. Oh ja. War auch super gut. Und dann ist auch cool, man gönnt dir das auch so, dass man neues Material, das kann ja auch scheitern. So. Man freut sich ja auch darüber, mal was zu sehen, was bombt von so jemandem, der so gut ist. Das ist ja auch meistens dann auch irgendwie lustig. Aber ich glaube, gerade wenn du das so craftest, wie ein Louis C.K. oder ein Chris Rock oder ein Chappelle oder so, die das alle machen, die irgendwie wirklich in diese dreckige versifften Comedy-Schuppen gehen und dort ihre Gags austesten und daran feilen. Das ist auch in dieser Dokumentation von Seinfeld Comedian, wie die wirklich auch einfach nur einzelne Wörter austauschen und so Geschichten. Ja. Und ich glaube, bei Louis gibt es auch eine Folge, wo er das thematisiert. Egal, auf jeden Fall dann die Chance, dass es dann, wenn du wirklich auf große Tour gehst oder ein Netflix-Special machst oder so, dann die Chance, dass es dann nicht mehr klappt, ist sehr gering, weil du hast einfach so viele Probanden gehabt, an denen du es getestet hast. Wenn du halt, weiß ich nicht, deine 300 Shows pro Jahr machst und da sind jeweils so und so viele Leute und du weißt dann einfach, wo die lachen. Ja. Klar, es kann immer mal sein, dass ein Gag nicht funktioniert, weil sie die Referenz nicht checken oder so, aber generell checkst du es ja schon. Und keine Chance, dass Ricky Gervais das gemacht hat. Ja, nee. Wahrscheinlich nicht. Ja. Nee. Ja, das war echt, da waren auch teilweise Gags dabei, einfach die auf dem Papier nicht gut sind, die einfach nicht gut funktioniert haben. Ist mir aber auch bei Chris Rock aufgefallen. Ich glaube, wenn er das Chris Rock Performance einfach aufgeschrieben hätte und durchgelesen hätte, es wäre nicht lustig gewesen. Der arbeitet ja generell, viel durch seine Attitude und durch sein Delivery, aber trotzdem war ich da echt enttäuscht, dass teilweise wirklich so, wenn man wirklich davon ausgeht, dass er jedes Wort feilt und jede Sache macht, dann waren da teilweise Sachen drin, die einfach unsauber waren und so nicht funktioniert hat irgendwie. Der hat einmal so einen Vergleich gebracht, irgendwie so, it's like the atomic bomb of weapons. Wo ich mir dachte so, Das ist doch kein Gag drin. So. Sagt aber er sagt halt irgendwas anderes. It's like the atomic bomb of weapons. Ja. Und dann denkst du halt, wo ich mir denke, so, das funktioniert auf dem Papier nicht. Miserabel. Aber bei Chris Rock war okay. Sorry. Es war, ja. Aber Chris Rock hat mich auch echt ein bisschen enttäuscht. Irgendwie, es war auch nicht. Hat auch nicht genau gehält. Ich glaube, dass das auch wieder was so ein bisschen mit dem Hunger und so zu tun hat. Wenn Absolut. Du einfach, die sind einfach so reich einfach und die leben einfach mittlerweile in so anderen Sphären und das ist, also. Vor allem, wie sammeln die noch Material? Ja. Dann sitzen die da in ihrer riesen Villa und dann, ich stelle mir vor, dann reden die ganze Zeit und es halt die ganze Zeit, weil er so ein großes Haus ist. Ja gut, ich meine, Chris Rock hat viel von seiner Scheidung erzählt, von seiner Ehe und dann so. Hast du immerhin da was, hast du schon auf jeden Fall was. Ja, aber du verlierst schon den Boden auch so ein bisschen. Aber es ist natürlich schon was anderes, als wenn du irgendwie 20 bist und am Struggeln bist und irgendwie so auch noch so ein anderes Feuer. Ich merke das ja an mir selber, so dass ich einfach schon ausgebrannt. Naja, eine gewisse Müdigkeit nach 17 Jahren vor der Kamera ist dann schon irgendwie so, dass ich klar, ich habe vor 10 Jahren oder so habe ich immer noch Kolumnen geschrieben und irgendwie gedacht, ich muss alles festhalten und jetzt denke ich mir so, lass mir alle die Ruhe, ich will einfach meine Ruhe. Ja. So, das klingt bescheuert, aber das ist einfach nochmal, und ich glaube, wenn ich so reich wäre wie Chris Rock, würde man nichts mehr von mir sehen. Ja. Also wirklich, da bin ich auch, dann weiß ich nicht, vielleicht würde ich dann auch wirklich Stand-Up-Comedy machen, weil es mir dann scheißegal wäre, weil ich einfach mit so einem lachenden, mit so goldenen Grills, die ich mir kaufen würde, einfach auf die Bühne gehen würde und wenn die Leute nicht lachen, würde ich sie einfach mit Geld werfen. Hast du eine Wasserpistole einfach, die darüber. Ja, aber es muss schon, ich will einfach dann, ich wäre so fucking arrogant, wenn ich reich wäre. Ihr merkt irgendwann, wenn ich irgendwann mal reich bin, merkt ihr mir das auf jeden Fall an. Ich würde es so krass raushängen lassen. Ja. Wie so Rapper, die aus der Hood kommen, und dann irgendwie als Erste, wenn sie den ersten Scheck kriegen für ihr Album, als Erstes erstmal 20 Goldketten kaufen und so und immer noch in einer Einzimmerwohnung wohnen. Ja. Einfach, das würde ich genau, ich würde es exakt genauso machen. Richtig verprassen, eine gute Woche haben. Mich würde mal interessieren, ob die Leute draußen erahnen können, schätzen können, wie wir sitzen. Das würde mich mal gerade interessieren. Ob Leute gerade schätzen können, wie wir sitzen, ob die das hören. Weil wir gucken nämlich, schreibt es jetzt in die Kommentare. Wir gucken in eine Richtung. Wir sitzen vorne auf einer Couch, wir sitzen im Keller von Rocket Beans. Wie so eine Panel-Show. Es ist ein bisschen, für mich ist vor allem, und dann gehen wir, ich sitze in der Mitte und immer wenn Stefan was sagt, muss ich nach links gucken. Ja, mega unangenehm. Und dann höre ich dir zu und dann denke ich mir so, oh, jetzt hat aber Florentin schon länger nichts mehr gesagt. Florentin braucht Aufmerksamkeit. Und dann ich will auch was sagen. Ist aber tatsächlich. Und bei Louis C.K. war es auch so. Da saßen wir saßen nämlich auf der Tribüne und links war die Bühne. Heißt, man hat die ganze Zeit nach links geguckt, weil da Louis C.K. war. Da eben dachte ich mir, Florentin hat auch langsam keine Aufmerksamkeit bekommen. Und dann habe ich mich einfach so zu ihm. Da denke ich mir, wenn neben dir irgendwie ein Fremder sitzt, dann muss man sich einfach manchmal so umdrehen. Ja, ja. Einfach mal ihn angucken. Total. Gucken, mein Nacken hat irgendwann wehgetan. Ich dachte mir, ich muss zum Ausgleich mal nach rechts gucken. Und dann guckst du halt einfach so einen Katjana an, einfach ein paar Minuten lang. So. Und das finde ich ja sympathisch, dass du bei Louis C.K. live warst und dir Gedanken gemacht hast, ob Florentin genug Aufmerksamkeit bekommt. Er kriegt gar nicht so viel Aufmerksamkeit. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe tatsächlich ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Du bist nervös. Jetzt, ja, gut. Gemerkt. Weiß nicht. Der Raum hat nicht so gut auf mich reagiert. Jetzt ist mal Louis C.K. 2 Stunden der Star. Okay. Ja, na gut. Geht mal einmal nicht um dich, okay? Ich möchte übrigens an der Stelle ganz kurz sagen, dass ich, ihr wisst es vielleicht nicht, aber wir haben als Popschutz haben wir originale schwarze Socken. Wir haben extra die Socken wieder mitgenommen. Socken über dem Mikrofon. Und ich habe, glaube ich, während ich geredet habe, das Mikrofon ab und zu mal gedreht und nicht immer in die richtige Richtung reingesprochen. Das kann man. Das ist stimmt. Soundtechnisch. Wir legen bei dir ohnehin noch so ein paar Roboter-Effekte drauf und so, dann macht es keinen Hall. So ein Kirchenhall. Ich merke schon, es entsteht schon so ein leichter Abmoderations-Vibe. Ehrlich jetzt? Du musst doch weg. Ja, geht so. Ja, jetzt gleich. Ja. Also mal entspannter. Ich finde das auch recht. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe so lange drauf gewartet, dass er endlich mal anfragt. Weil man kann sich ja schlecht selber ins Gespräch bringen. Ne? Könnt ihr immer gerne unter zentrale@podcast-ufo.fail, wenn ihr Bock habt, Gast zu sein, schreibt uns. Gibt es so ein paar Gäste, wo ihr sagt, den hättet ihr gern? Also den habt ihr euch noch nicht getraut? Zu fragen. Ja, doch. Klar. Also ganz realistisch. Bastian Pastewka hat sowas mal. Ja? Wir haben uns lange bei Jan nicht getraut. Böhmermann haben wir dann irgendwann mal getraut. Aber wieso, den habt ihr doch täglich gesehen. Ja, wir sind ja große Fans auch selber und man ist auch sehr verschüchtert und er ist halt selber. Wir waren auch sehr verschüchtert. Wir waren auch nicht so gut in der Folge. Das würden wir gerne mal. Aber das ist generell, das habe ich auch bei der Folge mit Maxi gemerkt, ihr seid ja sehr unterwürfig gewesen. Ja. Gut, das war natürlich auch noch vor 2 Jahren und so, aber ihr seid gar nicht so selbstbewusst. Überhaupt nicht. Völlig richtig. Aber wo kommt das denn her? Natürlich sind wir nie selbstbewusst. Wir sind die neurotischsten Vollidioten, die die ganze Zeit selber in Frage stellen, was sie die ganze Zeit machen. Das ist alles nur Überkompensation, wenn wir nach außen. Ja, aber ist es wirklich so oder ist es auch so ein bisschen eine Rolle, dass ihr denkt, so, dass so ein bisschen Neurosen gehört zu einem guten Comedian auch dazu? Ja, ich denke manchmal, stehe ich vor dem Spiegel und denke mir so, du bist schon ganz geil, was du so erreicht hast. Und dann denke ich mir manchmal aber auch, du bist einfach das Letzte. Wie kannst du überhaupt erwarten, dass Leute dir zuhören? Es ist wirklich ausgeglichen. Es gibt so viel schlechtere Sachen da draußen, wie sollen die Leute sich denn dann fühlen? Das ist ja auch schon fast, das ist ja fast schon ein Understatement, das ist ja fast schon eine Form von Arroganz, wenn ihr dauernd euch so unterwerft den Leuten und so, weil dafür seid ihr halt objektiv, ihr seid auch zu schlau, ihr müsst ja wissen, dass ihr objektiv auch ein bisschen was könnt, sonst wärt ihr ja nicht an den Stellen, wo ihr seid. Weil es kann ja nicht sein, dass ihr einerseits Böhmermann vergöttert und andererseits sagt, ihr seid voll Idioten, aber ihr seid in seiner Firma und arbeitet für ihn. Es macht irgendwie, passt es nicht zusammen. Ja, aber man hat bis zum Ende das Gefühl, dass man da nicht sein darf. Ja. Dass man da nicht hingehört. Ja, okay. Bei mir war es wirklich, also irgendwann dann nicht mehr so stark, aber ich dachte mir immer so, eigentlich, ich bin hier nur durch Glück und durch Zufall und ich darf eigentlich hier gar nicht sein. Ich habe es mir gar nicht verdient und gleich fliege ich auf. Gleich fliegt auf, dass ich gar nichts kann und dann bin ich sofort wieder raus. Das dachte ich bei Star Wars Chatuel heute. Gleich fliegt auf, dass ich eigentlich keine Ahnung habe von Star Wars. Und man denkt so, okay, ich habe vielleicht noch eine Woche, bevor es auffliegt. Ich habe vielleicht noch 2 Wochen, bevor es auffliegt. Ja. Und dann irgendwann sagt man, vielleicht habe ich noch ein Jahr, bevor es auffliegt. Und irgendwann denkt man sich wahrscheinlich so, ich habe jetzt noch 3 Staffeln, bevor es auffliegt. Und so arbeitet man sich dann da durch. Das habe ich aber auch immer noch. Bei mir ist es nur, bei dir ist halt wirklich ja auch Glück gewesen, dass du reingekommen bist, muss man einfach so sagen. Es war einfach wirklich Glück. Also, aber es ist immer Glück. Es ist doch immer irgendwie Glück, dass es irgendwie. Natürlich, aber bei mir war es halt noch eine Bewerbung, eine klassische. Was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie das mehr verdient habe, da zu sein in der Firma. Aber im Grunde ist es so. Aber trotzdem findet genau diese gleiche Rationalisierung statt, dass ich mir die ganze Zeit denke, du hast es nicht verdient, hier zu sein. Obwohl es halt dabei noch schwieriger ist, als jetzt bei dir, wo Frank Elster dich mitgenommen hat. Das ist natürlich einfach eine andere Aneinanderkettung von Ereignissen. Einfach eine aber es ist manchmal Fügung. Total absurd. Gerade bei so einem Dreh denke ich mir oft so, und wir bei guter Arbeit haben wir das Glück, relativ groß zu drehen, mit einer großen Crew und so, mit Catering und Leuten und dann Praktikanten und so. Und dann ist so ein Set relativ groß, 20 Leute. Manchmal denke ich mir schon so, die sind jetzt alle da, die sind alle heute Morgen aufgestanden, die sind alle zur Uni gegangen, haben das gelernt mit den Kameras. Ja. Und so. Und die sind alle aufgestanden heute Morgen und haben sich aus dem Bett gequält, um heute mich hier zu filmen. Mich. Alle 20 sind da, um mich zu filmen. Und da denkt man sich schon, Katja und mich zu filmen. Und das ist schon krass, aber auf der anderen Seite denke ich mir oft so, all die brauchen ja jemanden, der vor der Kamera steht. So dieses ganze Entertainment-System braucht Leute, die vor der Kamera stehen. Deswegen, es braucht genauso wie jemand einen Kameramann braucht, braucht es auch dich. Und deswegen denke ich mir auch immer so, und da versuche ich immer dran zu denken, was Will Ferrell mal gesagt hat im Interview, so dieses Don't believe the hype. So, es braucht das System braucht Leute Don't wie dich. Don't believe the hype kommt von Will Ferrell? Absolut. Habe ich zumindest von Will Ferrell gehört. Aber es ist so, ganz sicher, ob das dass es dieses System einfach braucht, Leute, die vor der Kamera stehen, einfach weil es das System ist und nicht, weil du jetzt vielleicht wahnsinnig krass aber bist. Das ist jetzt aber irgendjemand muss halt vor der Kamera stehen. So, ja, aber das ist genauso, wie irgendjemand muss im Lotto aber gewinnen. Aber so bescheiden würde ich es gar nicht sehen. Das klingt ja jetzt fast so, die akzeptieren mich, weil sie halt jemanden brauchen, den sie abfilmen müssen. Ist immer noch, ich bin immer noch besser als ein Stück Tapete. Aber ich meine zum Beispiel, wo das mit dem Hype vielleicht besser passt, ist, wenn jemand zum Beispiel jetzt von der Klatschpresse wahnsinnig hochgeschrieben wird. Ja. Und plötzlich der neue Schlagerstar ist in der Zeitung und so. Und der Schlagerstar denkt sich, oh, ich bin der krasseste Mensch der Welt. Aber der weiß ja auch, diese Schlagerzeitung, diese Schmierblätter brauchen Leute, über die sie schreiben. Die suchen aktiv, wen können wir jetzt berühmt machen? Wir brauchen schnell irgendjemanden, damit wir mit dem Auflage machen. Und die sind heilfroh, dass sie irgendjemanden hochpushen können. Das hatte ich, egal, ob der das, ich hatte das gewährt ist oder ob der das verdient. Die brauchen, weil das System basiert darauf, Leute groß, Leute wieder runter. Leute ich hatte hoch, irgendwann mal so einen runter. Moment, wo ich dachte, jetzt habe ich gerade irgendwie so die Matrix durchschaut oder sowas. Es ist nicht so der Mega-Moment, aber bei mir ist er bis heute in Erinnerung geblieben. Bei der ganzen Edward Snowden-Berichterstattung habe ich mir immer gedacht, wenn der die Entscheidung nicht getroffen hätte, wären die ganzen Zeitungen von dem Moment bis jetzt leer. Und dann ist mir ein, nee, wären sie nicht. Die hätten schon irgendwas anderes gefunden. Aber dieses Gedankenexperiment, dass immer was passieren muss, weil Leute immer aktiv nach etwas suchen, was passiert, ist halt schon interessant. Genau, das meine ich. Die Kamera läuft den ganzen Tag. Und egal, wer davor ist halt steht, Frage, der ist halt dann jetzt auf der Schlagzeile. Aber die Kamera hört nicht auf. Genau. Aber mir geht es eigentlich eher darum, wir waren ja beim Selbstverständnis oder Selbstvertrauen oder selbst, nennen wir es mal Selbstbewusstsein. Also damit meine ich nicht, dass man denkt, man ist der Allergeilste, aber dass man sich halt seiner selbstbewusst ist. Also auch seiner Stärken und seiner Schwächen. Und kein Mensch hat ja nur Schwächen. mancher mehr. Dankeschön. Nein, aber weißt du, also zum Beispiel bei mir, ich würde auch nicht sagen, dass ich der selbstbewussteste Mensch bin. In manchen Dingen bin ich selbstbewusst, in manchen bin ich es überhaupt nicht so. Ja? Wo bist du gar nicht selbstbewusst? Zum Beispiel Frauen anquatschen, war ich immer schlecht. Ja. Ultra schlecht. So, und ich rede wirklich vom Inszenierungsprozess. Wenn es irgendwie die Situation erfordert, dass man auf eine natürliche Art und Weise, was ja nie passiert. Natürlich aber, sein. Natürlich sein ist schon schwierig. Ja, einfach irgendwie, ich habe immer versagt, wenn es darum ging, Frauen irgendwie diesen ersten Kontakt herzustellen. Teilweise habe ich einfach kein Wort rausgekriegt oder einfach saudumm geantwortet. Ich war nicht mehr ich selbst. Es war einfach irgendeine Version und jedes Mal habe ich mir gedacht, die müssen denken, du bist der größte Vollidiot. Ja. Und in 80% der Fälle haben die sich auch gedacht. Aber das meine ich halt, es gibt Momente, da bin ich eben nicht selbstbewusst, aber es gibt Dinge, da weiß ich, das kann ich oder da fühle ich mich wohl, sagen wir es mal so. Und ich sage nicht, da bin ich gut drin, aber da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich in meinem Element. Und ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt für so ein Selbstbewusstsein, was du brauchst, wenn du auf die Bühne gehst. Und mit Bühne meine ich scheißegal, ob das jetzt ein Sketchshow ist oder sobald du nach draußen ins Showbiz im weitesten Sinne gehst, wo Leute bewerten, was du ablieferst. Ja? Da brauchst du ein gewisses Selbstbewusstsein. Wenn du dauernd Angst hast davor, dass die Leute dich scheiße finden oder so, dann funktioniert es nicht. Dann glaube ich nicht, dass du die Strahlkraft hast, ja. Das zu machen. Das sieht man zum Beispiel auch sehr an Jan Böhmermann. Ich kenne ihn ja jetzt überhaupt nicht privat oder so, aber der strahlt in den Podcasts und in der Sendung ein unglaubliches Selbstbewusstsein aus. Er hat zu jedem Thema hat er eine Meinung, er hat zu jedem Thema die richtige offensichtlich, er weiß viel und so. Und selbst wenn er über irgendwas sagt, dass er es nicht weiß, klingt es trotzdem souverän. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Und das ist eine Form, die alle Late-Night-Shows-Hosts haben. Weshalb ich auch der Meinung bin, dass Jan Böhmermann prädestiniert ist für diesen Job, den er da macht. Weil er diese Charakteristik hat, anders zum Beispiel als eine Anke Engelke, die das versucht hat irgendwie über, haha, ich bin gar nicht so gut, so, das funktioniert nicht. Du musst rausgehen und sagen, gib mir das Mic, yeah, mach den fucking Vorhang One, auf. One, two, three, funny. Und jetzt, ja genau, gib mir das Mic, ich zeig euch, ich mache euch jetzt anderthalb Stunden und wenn du danach depressiv zusammenbrichst, unter der Dusche duschst und der traurigste Mensch der Welt bist, fucking who cares. Scheißegal, ja. Aber in dem Moment, wo das Rotlicht angeht, gehst du raus und du weißt einfach, die Leute hängen dir an den Lippen. Ich hab Bock drauf, das zu machen. Ich bin extrovertiertes Arschloch. Ihr wollt eine gute Laune sehen. Und die kriegt ihr jetzt. Und das ist so ein Vertrag, den man schließt. Und ich glaube, das ist dieses Selbstverständnis, nicht vielleicht jetzt in allen Extremen, die ich jetzt genannt habe, aber als Comedy-Autor genauso wie als was auch immer du halt machst, diese Selbstüberzeugung, dass du gerade das Richtige machst, dass du gerade das machst, was du gerne machst und wo du dich wohlfühlst. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung, um Erfolg zu haben. Und das heißt nicht, dass man nicht bescheiden sein darf. Ja? Jan Böhmermann geht ja jetzt auch nicht hin und sagt, ich bin der allergeilste Typ der Welt oder so. Man kann ja trotzdem bescheiden und bodenständig sein, aber man muss das Gefühl haben, ich kann das, was ich gerade mache. Ich fühle mich da wohl. Das hatte ich zum Beispiel bei Stand-Up nicht. Da hatte ich nicht diese, klar, ich habe es auch nur einmal in meinem Leben gemacht und ich glaube, bei meinem ersten Auftritt bei Giga bin ich auch nicht rausgegangen und gesagt, geh mal zur Seite oder gib mir mal das Mikrofon oder so. Das hat natürlich auch was mit Routine und so weiter zu tun. Man hat das nicht von Anfang an. Aber generell habe ich schon relativ, das fängt bei mir ja an in der Schule schon, dass ich die Aufmerksamkeit wollte. Ja, also ich war bei halt mir im Zeugnis von der zweiten Klasse steht, Stefan gelingt es jetzt besser, seinen Äußerungsdrang unter Kontrolle zu genau. halten. Genau, sehr ja. gut. Und es ist, glaube ich, ist bei jedem von jemandem, der dann so einen Podcast macht oder so, stand so ein Satz mal im Zeugnis. Ich glaube, es ist halt einfach dann drin in uns. Ganz kurz, Eddie, du bist ja recht beliebt. Da will ich ganz kurz. Also bei den Rocket Beans an sich, auch von den Moderatoren, bist du einer der beliebtesten. Wie kommst du da drauf? Umfragen, das ist so, wie ich war. Umfragen, oder auch von den Klickzahlen oder so. Hast du denn manchmal das Gefühl, du würdest das irgendwann verlieren? Dass du irgendwas falsch machst und du bist nicht mehr beliebt? Oder dass du irgendwie, dass die Leute dich nicht mehr unterstützen und irgendwann weg sind? Ob ich die Angst davor habe oder was? Also, das würde ja erstmal voraussetzen, dass ich das auch so wahrnehme. Und das tue ich nicht. Also, ich sehe natürlich auch, dass mein Moin Moin viele Klicks hat. Ich sehe aber natürlich auch immer die roten Ampeln. Also ich sehe auch, wie oft ich beleidigt werde oder angemotzt werde oder wie oft mir jemand unterstellt, wie unfassbar dumm ich bin und wie unfassbar schlau Nils ist. Er ist schon schlau. Ja, ist er ja auch. Defensiv. Aber ja, ist er. Ist er ja auch, ja? Hab ich euch gesagt. Und? So, komm! Naja, aber also, ich bin halt, mir ist halt schon klar, dass ich auch polarisiere und dass es halt auch viele Leute gibt, die das auch, ich lehne mich natürlich auch weit aus dem Fenster in vielen Dingen und ich denke mir aber halt, also ich kriege auch viel Fett ab, das will ich damit sagen. So. Und ich habe einfach irgendwie für mich festgestellt, da bin ich tatsächlich so ein bisschen arrogant, dass ich einfach, ich glaube schon, dass ich in, weiß nicht, wie ich das sage. Ich will jetzt diesen Podcast nicht auf so einer unsympathischen Note enden lassen. Wir schneiden ihn dann noch und es wird so hart einfach. Wenn du jetzt aber egal was du jetzt sagst, ich schneide es mega arrogant. Und go. Okay, also ich sag mal so, ich bin der Überzeugung, wenn die Leute mich scheiße finden, dann sind sie selber scheiße, weil sie es dann einfach nicht raffen. Da musste ich gar nichts mehr schneiden. Das war schon voll per se. Also das ist wirklich so, das ist auch schon in der Schule so bei mir gewesen, dass die mich nicht leiden konnten, waren halt die Vollidioten. Mhm. Aus meiner Sicht. Bei mir waren es alle Schüler und die Lehrer morgen. Ja. Da dachte ich mir, ja, Schüler sind. Und ich habe mich halt einfach damit abgefunden, dass ich dann halt nur drei Kumpels hatte, aber das waren für mich auch die drei richtigen. Mhm. Ja, die ist halt, weil, ja. Und das ist genau wie diese Star Wars Frage bei Chat-Duell. Wir können ja jetzt drüber reden, das ist ja die Ausstrahlung von hier, ist ja, wo die Frage war, in welcher Reihenfolge guckst du es? Ja, und du hast es genau richtig gesagt. 90% gucken das in der Reihenfolge. Wir haben es richtig beantwortet, hast du gesagt. Ne? Genau. Und der Chat hat es falsch beantwortet. Ich habe gesagt, wir haben es richtig beantwortet. Und genauso, und das ist meiner Meinung nach, genauso sehe ich es dann in dem Moment eigentlich auch. Ich sage, okay, du hast nicht gerafft, wie ich es meine, oder du hast den Gag nicht gerafft, oder du glaubst, weil ich jetzt sage, irgendwie, wenn du Veganer bist, verpiss dich vom Grill, dass wirklich meine Meinung ist, dass alle Veganer asoziale Spasten sind, die und ich würde privat nicht mich mit denen reden. Wenn das wirklich, wenn du jemand bist, der dann in die Comments geht und das schreibt, ja, hast du dich in meiner Welt disqualifiziert und ich habe gar kein Interesse mehr an deiner Meinung. Wenn jetzt einer von euch sagen würde, boah, ja, Alter, was für ein Idiot, ja, dann, das wäre schon, das würde wehtun. Oder irgendjemand, den man selber halt gut findet oder mit dem man sich auf einer Wellenlänge sieht oder so, dann, das sind dann die Sachen, die wehtun. Aber wenn es irgendein anonymer Typ auf YouTube irgendwie sagt, finde ich scheiße, ja gut. Ja. Wenn es halt wirklich keiner mehr guckt, dann ist es so, dann müsste ich halt was anderes machen. Aber habe ich die Frage überhaupt irgendwie beantwortet? Das war, liebe Leute, ich kenne gerade den. Ja, doch schon. Ja? Okay. Aber freut mich, dass du zuversichtlich bist, dass du. Wir müssen es leider abmoderieren, weil ich echt dringend nach Hause muss. Sonst fahre ich mal zurück nach Hamburg. Absolut. Von Hamburg nach Köln. Aber man kann mit dir ja eh, also wenn man bei dir ein Thema anfängt, dann kann man da eh. Ich denke mir auch mal bei Almost Daily. Es gibt so viele Almost Daily, dann ballert raus, in jedem zweiten sein Gesicht zu sehen. Ja. Dann denke ich mir auch so, wie geht das? Aber mit dir kann man wirklich das ist wirklich ein großes Kompliment. Nee. Man kann mit dir, wenn man ein Thema anfängt, kann man damit tagelang füllen. Ja, und ich finde das aber auch unterhaltsam und das macht Spaß und deswegen vielen Dank, dass du da warst. Und wir werden, das will ich damit sagen, wir werden dich auch bestimmt noch häufiger zu Gast haben. Also, ich komme gerne wieder. Also ich habe nicht über alle Themen gesprochen. Ich auch nicht. Ich habe noch so viele Fragen. Und das Lustige ist, ich habe den Podcast mit Donny O'Sullivan neulich gehört. Und ich habe gesagt, ich habe den gehört und ich fand ihn sehr gut. Donny ist ja auch so ein Entertainment-Typ. So, der ja auch dann, das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ne? Aber dann habe ich auch da gesessen und gedacht so, Mann, Donny, jetzt halt doch mal die Luft, dann lass die anderen beiden auch mal was sagen. So habe ich gedacht. Und jetzt sitze ich hier und habe original Florentina drei Sätze gesagt, du hast sechs Sätze gesagt. Ich habe das Ding komplett einfach nur gelabert und es ist tut mir schon wieder leid. Ist kein Problem, dafür bist du da. Wir haben dich eingeladen, wir auch noch häufiger beziehen. Ich könnte halt auch vier Stunden noch mit euch. Deswegen heißt die Folge Etienne Gardet 1. Ja, das ist gut, das finde ich schön, das finde ich gut. Ja, vielen Dank an Etienne Gardet, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank fürs dabei sein. Vielen Dank. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und wir heben ab.